Übergänge hier auf der Mayday. Wir hörten gerade 15 Minuten das Sound und jetzt eine der wirklich großen Stars der Mayday. Das kann man auch wirklich sagen, auch einer der großen Stars der letztjährigen Maydays. Eine Frau, die über Mayday so richtig berühmt geworden ist und ich muss sagen, auch am Plattenteller sehr, sehr gut aussieht. Ich spreche von Marusha, die jetzt an den Plattentellern steht und jetzt sich schon richtig warm läuft, beziehungsweise bis 0.05 Uhr auflegen wird. Also viel Spaß jetzt mit Marusha. We'll be right back. We'll be right back. one thing on my mind. But I'm a little woman, I've been make her feel high. When me reach the bottom, got one thing on my mind. But I'm a little woman, I've been make her feel high. come on, let's move to this one. Hier in Dortmund. Marusha ist immer noch an den Turntables und hat sich gerade warm gespielt, hat gerade so ein paar Moderationen schon ins Publikum losgelassen. Fand ich nicht ganz so toll ganz am Ende, aber zwischendurch, bei uns jetzt so nach 35 Minuten, gab es wirklich unglaubliche Momente. Wie soll man das bezeichnen, die Musik? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, die Stimmung steigt hier spürbar. Es stehen auch einige Leute draußen, wo ich hier mein Studio habe. Ich kriege gerade so Peace Signs rüber gezeigt. Ja, ja, Peace zurück. Wunderbar alles. Also, wir hören hier nochmal Marusha und gleich geht's weiter mit Meteor 7, eine Formation aus Kassel, die als erster Live-Act hier spielen wird. Unverkennbar der erste Act, der hier live spielt, was das auch immer heißt auf dieser Mayday. Marussia hat gerade die Bühne verlassen, ein unglaublicher Orkan des Beifalls ertönte. Ich frage mich sowieso, warum reden die Leute hier nicht Deutsch? Hier, die Hauptsprache ist Englisch, alles wird hier in Englisch anmoderiert, obwohl die meisten Leute ganz spürbar doch aus Deutschland kommen, vielleicht auch aus Dortmund und Umgebung. Ja, jetzt auf der Bühne, live aus Kassel, Meteor 7 und dann geht's weiter mit Yves de Reuter, Genlock, Dick Moby, Hard Sequencer, Members of Mayday, Miss Jux, Force Mass Motion, Westbam, Yellow und Mark Spoon. Wir werden den ein oder anderen Interviewgast hier in dieser Sendung noch haben. Unter anderem hat schon bestätigt, ob's klappt, wer weiß, ist Moby. Ja, wir werden sehen. Jetzt hören wir erstmal Meteor 7. Wir hörten gerade Meteor 7 live hier von der Mayday aus Dortmund. Was ein Live-Act zu einem DJ unterscheidet sozusagen, man sieht beim Live-Act zwei Keyboards manchmal oder manchmal auch Drum Machines, also Rhythmusmaschinen, diverse andere Geschichten, die also dann wirklich auch hier abgefahren werden. Und das mit den hochgeschraubten Frauenstimmen, sprich den Frauenstimmen, die schneller laufen, das scheint wohl bei fast jedem Act der Fall zu sein. Jetzt können wir uns auf etwas ganz Besonderes freuen, nämlich Yves de Reuter, jemand vom belgischen Bonsai-Label. Und er ist mehr so der Meister der etwas filigraneren Klänge, die jetzt die nächste halbe bis dreiviertel Stunde auf uns warten. Hier ist Yves de Reuter. Yeah. We'll be right back.

We'll be right back. We'll be right back. live macht, höre ich. Ha ha ha ha!